Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir mit der 6. Landesvorstandssitzung heute. Ich begrüße natürlich die Vorstandsmitgliederinnen und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer des heutigen Abends. Ja, mein besonderer Gruß gilt auch an SF, der sich auch pünktlich um 20.31 Uhr in die Sitzung begeben hat. Gut, wir haben heute den 21.10. 20.32 Uhr. Protokollant, wie immer, unser sehr zuverlässiger Helder. Wir sind beschlussfähig. Entschuldigt ist heute Fabian. Ist entschuldigt. Daniel kommt gerade. Ja, Daniel kommt gerade. Bei Carsten oder Bali weiß ich im Moment nicht, wo er sich gerade aufhält, aber vielleicht stößt er auch gleich noch zu. Jedenfalls wichtig für Zuhörende und Beteiligte, wir sind beschlussfähig. So, als erstes das Protokoll der letzten Sitzung vor 14 Tagen am 7.10. Dort würde ich jetzt einmal reihum fragen, wer dieses Protokoll annehmen möchte, wer dagegen ist oder wer sich enthält. Aktuell in der Reihenfolge, die wir hier im Mumble haben. Dementsprechend, Vaku, du darfst starten. Du hast ja eine komische Reihenfolge im Mumble. Ich bin dafür. Stimmt. Kann ja sein, dass ein anderer. Also meine Reihenfolge ist Vaku, Wilk, Isan, Tatjana, Daniel. Okay. Also dafür. Ich auch dafür. Dann wäre als nächstes Isan. Für. Dann wäre in meiner Reihenfolge zumindest Tatjana dran. Auch dafür. Und last but not least der Daniel. Auch dafür irre ich mich, aber ich glaube, das ist umgekehrte alphabetische Reihenfolge, oder? Ja, das ist in der mobilen Version etwas umgekehrt. Aber gut, beim nächsten Mal mache ich es dann andersrum. Richtig, stimmt. Gut, damit ist das Protokoll vom 7.10. Mit den Anwesenden angenommen worden. Gut, zum nächsten Punkt, der Bericht des Landesvorstands, also für die Zeit vom 7.10. bis heute zum 21.10. Da stehe ich oben und fangen wir an. Was ich nicht gemacht habe, mea culpa, fällt mir gerade noch ein, ich muss noch bezüglich des Strafantrages die Entscheidung der Person XY mitteilen. Das habe ich noch nicht gemacht, das wollte ich noch machen. Da gucke ich mir aber gleich mal das Ticket an. Ansonsten, Tickets haben wir reichlich bearbeitet, wieder gerade in Bezug auf den LPT, den wir ja am Samstag und Sonntag haben, wo wir hoffentlich viele von euch begrüßen dürfen. Ich persönlich habe dann noch am Programm gearbeitet. Wir hatten einige kleinere Treffen bezüglich Pflege, Bildung und auch aktuell sind wir dabei, die Energiepolitik aus der Region Bayern mal hier hochzuholen, die uns vielleicht bei der Programmatik etwas weitermachen können, also Sitzung Bildung. Und dann hatten wir die sehr intensive Diskussion zur Vorbereitung der AV, weil Corona-bedingt es gar nicht so einfach ist zu gucken, welche Maßnahmen gerade wohl im November, wenn unsere AV ist, Gültigkeit haben könnten. Also sehr viel Konjunktive. Und dementsprechend hatten wir viel telefoniert, hin und her diskutiert, wie wir das in Bielefeld am besten gestalten können. Da ist eine ganze Menge Zeit drauf gegangen. Gut, das war ich. Als nächstes dann Andrea. Vaku. Hast du das überhaupt erwähnt? Wir hatten ein Arbeitstreffen am 9.10. Indirekt über die LPT und Vorbereitung. Genau, mit der Vorbereitung der Aufstellungsversammlung, also Einladungstext, Wiki-Seite und so weiter, war ich auch beschäftigt. Dann hatte ich ein nettes Gespräch mit dem Landeswahlleiter, auch bezüglich des Einladungstextes. Vergangenes Wochenende war ich auf dem CSD in Düsseldorf. Das war mal wieder sehr nett. Ein Infostand, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich glaube, die Düsseldorfer Piraten sind so ziemlich alles losgeworden, was sich noch so in den Ecken angesammelt hatte von Bundestagswahl und Kommunalwahl letztes Jahr. AGÖA, Aktualisierung der Webseite, da ist jetzt der LPT vorne drauf. Da der Oberechwald nicht da ist, sage ich das nochmal direkt dazu. Wir werden auch einen Live-Ticker haben zum Landesparteitag direkt auf unserer NRW-Webseite. Ansonsten Tickets, Umläufe, gar nicht so viel die letzten 14 Tage. Das war's von mir. Danke, Marco. Ja, der Fabian ist ja abgemeldet heute, der Carsten. Also Bali ist im Moment nicht da, hat sich abgemeldet. Dann wäre als nächstes jetzt in der Reihenfolge der Daniel. Ein bisschen Mitgliederverwaltung nochmal weitergemacht, die Bearbeitung der neuen Mitglieder. Bei der Arbeitssitzung war ich, glaube ich, auch gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und ansonsten eine Menge LPT-Vorbereitung. Und ich glaube, das war's soweit. Ja, danke dir. Wenn du irgendwann mal krank sein sollst, länger ausfällst, Tatjana. Ja, Hallöchen, bei mir auch Mitgliederverwaltung. Der Daniel hat mich da gut angelernt. Das hat er nämlich auch noch gut gemacht und Tickets und Umläufe bearbeitet. Danke dir und an Azizan. Ticket beim AGÖA, Fabian. Ja, auch danke für die Arbeit. Wie schon gesagt, du bist unsere Chair-Pick. Auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, damit sind wir jedenfalls von den Berichten her durch. Aktuelle Statistik, also wir werden sicherlich einige neue Mitglieder haben, jedenfalls von den Umläufen her und von den von den Diskussionen, die wir jetzt im Bereich der Mitgliederverwaltung hatten, können wir im Moment deutlich mehr Anmeldungen oder Eintritte verzeichnen als Austritte, so wie ich das im Moment sehe. Sehr erfreulich. Natürlich ist das auch im Moment die Mitgliederverwaltung sehr sauber läuft, was sozusagen live erleben kann, denn wir haben einige Eintritte auch aus meiner Richtung, also sehr sauber, sehr gut, geht mittlerweile schnell und deshalb denke ich, dass der Stand der Mitgliederzahl hier in den nächsten Tagen, wenn wir das nachtragen im Protokoll beziehungsweise auf der Wiki-Seite etwas höher gehen wird, was ich sehr positiv finde. Bei den anderen Beständen kann ich jetzt nicht viel sagen und da Bali nicht da ist, kann er es natürlich auch nicht sagen. Es wird vermutlich kleine Veränderungen gegeben haben zu unserem Haupt-Girokonto, weil Bali in den letzten 14 Tagen halt auch noch die letzten Rechnungen angewiesen hat, aus dem Bereich des Bundestagswahlkampfs und von daher wird die Summe etwas geringer sein, vermutlich als aus den, schwimme ich jetzt ein bisschen im Dunkeln, kann es nicht genau sagen, da er leider fehlt. Gut, kommen wir zu den Terminen. Da haben wir natürlich auf jeden Fall unseren LPT am Samstag, Sonntag. Ich bin natürlich da, wie die anderen auch. Und ich hoffe, dass wir dann mal das erste Gruppenfoto des aktuellen Vorstands bekommen. Das würde mich sehr freuen. Bedingt auf Corona war natürlich bisher Real Life eher schwierig. Dann haben wir natürlich die Aufstellungsversammlung, wo die Einladung, denke ich mal, heute rausgehen wird oder morgen. Schlag mich 19. und 20.11. Verbessert mich bitte mal. Ich habe gerade den Kalender nicht. 20. 21. Ja, genau. Da hat sich im Kopf irgendwas noch mit Montag eingefressen, weil Bali irgendwie diesen Termin montags gelockt hat. Und dann, das heißt also, da ist dann unsere FV. Weitere Termine, die jetzt hier wichtig sein könnten, habe ich nicht. Hat von euch noch irgendwelche Termine, die eingetragen werden müssten? Okay, dem ist nicht so. So, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Anträge an den Landesvorstand. Also die Umlaufbeschlüsse seit dem 7.10., die wir im Umlauf beschlossen haben, wir jetzt nochmal der Form halber zustimmen. Dementsprechend würde ich anfangen mit dem ersten Mitgliedsantrag mit Kurzer der Hinweis. Bitte? Kurzer Hinweis meinerseits, Sie braucht den Nutzer Kenntnis nehmen, die sind schon beschlossen. Ja, ja, der Form halb, ne? Nein, einfach, die sind schon beschlossen. Nur zur Kenntnis nehmen, okay. Mehr nicht. Und Anträge hatten wir keine, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe vorhin auch noch mal geschaut. Ja, ich habe auch keine gefunden. Okay, wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich, wir haben mit der Endnummer 56, 57, 228, 259 Aufnahme Anträge beschlossen für Mitglieder. Dumme Frage, jetzt mal an Daniel. Wir hatten im Umlauf die dann letztendlich. Daniel? Vic, du bist sehr abgehackt. Ich weiß nicht, ob du daran noch was ändern kannst, aber ich habe jetzt nicht viel verstanden. Ich habe von der Frage jetzt auch kein bisschen verstanden. Oh, nur, dass sie an mich gerichtet war. Ja, ich drehe mich ein wenig ins Netzwerk hinein. Ich höre euch sehr gut. Daniel, bei den Mitgliedsanträgen, die wir hatten mehr reinbekommen. Das sind jetzt die Anträge, die hier drinstehen mit den Nummern 56, 57, 228, die vom Bund schon zurückgekommen sind. Fragezeichen? Kann ich dir jetzt spontan gerade nicht sagen. Ich habe die jetzt nicht vor mir. Das sind die letzten, die wir noch im Umlauf beschlossen haben. Wir hatten ja vor 14 Tagen schon, ich glaube, 21 oder 22 im Umlauf beschlossen und jetzt die letzten 14 Tage nochmal diese. Okay. Darf ich da kurz was zu sagen? Ja, klar. Also ich habe die alle schön, wie vom Bund verlangt, in so eine schöne Tabelle gepackt. Alle Mitgliedsanträge, auch die, die jetzt hier in diesem Protokoll stehen. Ich habe die Info bekommen, dass die bereits in Bearbeitung sind. Die bekommen jetzt erstmal so temporäre Mitgliedsnummern, weil die Software ja noch nicht läuft. Und aber jetzt der Bund macht halt auch die Zahlungsaufforderung des ersten Beitrags und ähnliches. Herzlich willkommen, sowas. Das macht der Bund. Also die Erstinformation, dass die Mitglieder aufgenommen sind, inklusive der Zahlungsinformation, ist für die von uns jetzt auch mittlerweile aufgenommenen Mitglieder auch bereits jetzt, ich glaube, gestern rausgegangen. Also die neuen Mitglieder haben jetzt auch die Info entsprechend bekommen. Ja, habe ich auch bekommen. Ja. Danke euch für die Information. Schön. Zu dem Antrag der beschädigten Wahlplakate, das hatten wir in der Arbeitssitzung am 9.10. besprochen, dass wir keinen Strafantrag stellen wollen. Ja, Umlauf hatten wir das beschlossen, genau. Genau, so, das hatten wir beschlossen. So, dann haben wir einen Finanzantrag mit der Ticketnummer 475472, Antrag zur Durchführung der Aufstellungsversammlung der Landtagswahl 22 in Bielefeld, am 18. Oktober gestellt von Walli. Lesen geht ja, ne? Das ist ja, können alle nachlesen hier, und die Kosten überschaubar, und auch der wurde im Umlauf von allen beschlossen. Und das war es dann eigentlich auch schon mit den Beschlüssen. Gut, aktuelles aus den Kommunen in NRW, da habe ich jetzt nichts zu berichten. Wahlkampfkoordination Bundestagswahl könnten wir jetzt eigentlich mal rausnehmen. Also jedenfalls für das zukünftige Wiki, weil Bundestagswahl gelaufen. Eine Sache hätte ich dazu noch. Ja. Und zwar der Frank ist ja auch hier. Vielleicht mag er dazu kurz was sagen. Wir haben uns auf dem CSD getroffen und er meinte, solange er nichts von uns hört, fühlt er sich also irgendwie noch beauftragt, weil die Beauftragung hatte keine Frist und wir müssten ihn da mal entbeauftragen oder so. Naja, ist der Frank. Frank, ja, Frank, du bist im Sprecherraum, du hast das Wort. Frank? Wir hören dich nicht, Frank, nur falls du was sagen wolltest. Funktioniert's jetzt? Schlecht. Okay, wenn ich nicht zu hören bin, wollte aber nur sagen, es ging eigentlich das, was wir am Wochenende besprochen haben, nicht um das Ende der Beauftragung, sondern das Gesamtding abzuarbeiten, wie jetzt zum Beispiel was passiert mit dem Altmaterial. Dafür fühle ich mich immer noch verantwortlich. Aber wie gesagt, da wolltet ihr ja irgendwie eine Lösung präsentieren, die werde ich dann ja irgendwann hören. Ansonsten gibt es ja ihr jetzt als neues Wahlkampfteam, ist ja auch klar. Gut, danke Frank. So, das zu der Wahlkampfkoordination Bundestagswahlkampf. Wahlkampfkoordination Landtagswahl, da haben wir zurzeit natürlich die Vorbereitung mit der Aufstellungsversammlung. Wir werden aber, denke ich mal, am Wochenende auch nochmal darüber sprechen, eine Sondersitzung zu gestalten, weil wir jetzt wahrscheinlich auch schon mal anfangen, wie wir es in der letzten Sitzung besprochen hatten, mit dem Michel und den Wahlkampfmaterialien, die langsam in die Vorbereitung reinzubringen. Das heißt, das Vaku hat es gerade gesagt, wir haben ja nun, du hast ja beim CSD auch einiges an Material raus. Wir haben insgesamt nicht mehr sehr viel an Material und es wäre natürlich gut, jetzt schon das zu ordern, was wir ohne, ich sag mal, vielleicht Landtagswahlbezug ordern können, wie Feuerzeuge, Kugelschreiber, wo dann halt nicht Landtagswahl sowieso draufsteht, sondern halt eben nur Piratenpartei NRW. Das sollten wir mal besprechen und sollten gucken, dass wir da die ersten Anträge machen, wie viel Geld wir dafür loseisen können. Das können wir jetzt vielleicht am Wochenende besprechen und in einer weiteren Sitzung vielleicht mal nächste Woche vertiefen. Das wäre jetzt so der erste Schritt in den aktiven Wahlkampf. Ja, und ich habe noch mal die Übersichtsseite für den Landtagswahlkampf verlinkt im Protokoll. Ich habe die ein bisschen aktualisiert mit dem AV-Termin und es gibt eine Übersichtsseite. Es gibt ja vier Bundesländer, in denen nächstes Jahr Wahlkampf ist. Und da gibt es eine Übersichtsseite über die Unterstützungsunterschriften, wo alle vier drauf sind. Das hat netterweise der Jonas fertig gemacht. Das ist da auch mit verlinkt. Dann können wir uns da auch so ein bisschen mit den anderen vergleichen. Finde ich ganz schick. Ja, eine gute Sache gewesen. Wir haben 1000 UUs, die wir brauchen, also Unterstützungsunterschriften. Das wird sicherlich nicht ganz so einfach für uns werden, da wir ja schon bei der Bundestagswahl schon etwas Schwierigkeiten hatten, aber vielleicht wird das bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen etwas mehr, ich sag mal, Dynamik gewinnen. Wir haben auch jetzt schon die Listen für die verschiedenen Wahlkreise uns angeschaut. Also es gibt so eine Wiki-Tabelle mit den verschiedenen Wahlkreisen und wir versuchen jetzt auch schon mal so zu schauen, welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten in den Wahlkreisen antreten können und auch, was der Vorstand jetzt aktuell macht, dass wir proaktiv Leute ansprechen in diesen Wahlkreisen. Gibt ja schon auch Direktkandidatinnen und Kandidaten, weil Aufstellungsversammlungen bereits gelaufen sind. Das meiste wird aber vermutlich erst Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres laufen. Aber wo wir wissen, dass da aktive Piratinnen und Piraten sind, dass wir da auch proaktiv in der Frage, was können wir tun, wie können wir euch unterstützen, wie weit ist die Aufstellungsversammlung, damit wir möglichst viele Direktkandidatinnen und Kandidaten für den Wahlkampf bekommen, die dann natürlich auch ihre Unterstützungsunterschriften sammeln müssen. Ich glaube, es waren 100 und 100 ist machbar, aber halt auch nicht ganz einfach. Und da so eine Koordinierung reinzukommen, da sind wir gerade bei. Gut, Wahlkampf abgeschlossen. Eine Sache wollte ich gerne noch ergänzen, weil ich ja ohnehin mit dem Landeswahlleiter telefoniert hatte wegen der Aufstellungsversammlung, bekam ich also auch noch die Info, dass sich ein bisschen was geändert hat bei den Unterstützungsunterschriften, also bei der Anforderung des Formulars, weil mein Ziel ist eigentlich schon, dass wir ganz zügig nach der AV wirklich auch alle Formblätter und unterschriebenen Protokolle und so weiter fertig haben und das, was wir zumindest an den Landeswahlleiter schicken müssen. Da gibt es noch eine kleine Änderung, dass nämlich auch der Datenschutzbeauftragte hinten auf das Formblatt mit draufkommt. Also wie gesagt, das ist mein Ziel, dann da auch zügig nach der RV diese Blätter zu haben, um die online zu stellen und auch an die Sammler und Sammlerinnen zu verteilen. Yep. Ja, damit liegen wir, glaube ich, noch relativ gut im Zeitplan, verglichen immer mit der Bundestagswahl. Gut, dann haben wir das mit der Wahl. Natürlich Fragen, Anmerkungen, kleine Diskussionen sind sicherlich auch am Wochenende auf dem Parteitag möglich und Anregungen nehmen wir natürlich gerne auch in. Da war der Frank wieder. Frank, du hast das Wort, wenn du was sagen möchtest zum Abschluss. Ja, also erstmal freue ich mich, dass ihr euch im Gegensatz zu den anderen beiden Landesverbänden oder drei Landesverbänden dazu entschieden habt, Direktkandidaten aufstellen zu wollen. Deswegen nur eine Frage, wer ist denn der Hauptansprechpartner, um diese Sachen für Direktkandidaten zu organisieren bei euch im Vorstand? In der Geschäftsordnung haben wir nichts drin stehen. Von daher ist das so regional. Das heißt also, Balli und ich, wir haben jetzt so unsere Fühler in Ostwestfalen-Lippe ausgestreckt. Wer da halt zum Beispiel Gütersloh, Löhne hat wir Kontakte oder jetzt bei mir halt vor Kreis Höxter. Ich habe selbst mit mir Kontakt gehalten. Aber auch vielleicht nach Soest hin, da gab es Kontakte oder auch Gespräche in Paderborn, Leute zu motivieren, zu sagen, nee, habt ihr nicht nochmal Lust? Das haben wir gemacht. Wie jetzt in Düsseldorf oder Köln oder so gelaufen ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Rhein-Erft-Kreis auch schon sehr aktiv ist, Düren, Aachen. Und ja, das versuchen wir im Moment so ein bisschen in eine Struktur zu bringen. Aber es gibt keine Beauftragung, es gibt keine Geschäftsordnung, wo drin steht, wer was machen muss. Gut, und das Zweite ist, da wir ja das Problem haben mit dem PEM, es sind alle aktuellen Zahlen bezüglich Mitgliedereinladungen liegen bei Daniel vor in der Zwischenzeit, ne? Weil ihr ja zweimal eingeladen habt. Das heißt, ihr könnt auch auf jeden Kreisverband runterbrechen, jeden Arbeitskreis oder Landtagskreis. Das habe ich jetzt so schnell, das war vielleicht etwas zu schnell gesprochen, so habe ich das nicht ganz verstanden, worauf du hinaus wolltest. Ja, du hast eben mal kurz so erwähnt, ja, die Aufstellungsversammlung können ja dann Anfang nächsten Jahres oder Ende des Jahres stattfinden. Ich sage ja, da sie alle sammeln müssen, so ist es ja so wie jetzt Rhein-Erft, die ist ja ein bestehender Kreisverband, die konnten das ja selber einladen. Ich sage, es sollte so schnell wie möglich jetzt die Einladung für die Aufstellungsversammlung vor Ort verschickt werden, sodass die Aufstellungsversammlung schnell und kurzfristig sind und damit du beides zusammensammeln kannst. Nämlich Direktkandidat und Landesliste, die natürlich jetzt erst Ende November kommt. Das ist sehr wohl, das ist uns auch bewusst, das haben wir auch schon thematisiert. Das ist sicherlich auch sinnvoll, das in Kreisen zu machen oder kreisfreien Städten, wo schon klar ist, wer antreten möchte, wie zum Beispiel jetzt im Rhein-Erft-Kreis oder so. Nur es gibt auch Bereiche, wo Leute natürlich erstmal motiviert werden müssen. Und wenn wir da, ich sag mal, wir müssen ja mindestens so 3 Leute zusammenbekommen in den Kreisen, da ist das, also bei mir zum Beispiel, muss ich erst Leute motivieren, in die Partei einzutreten, was mir gelungen ist, die dann halt aktiv, wenn sie ihren Mitgliedsbeitrag gezahlt haben, stimmberechtigt sind und an der AV hier vor Ort teilnehmen können. Also der Kreis Höxter zum Beispiel hatte nie mehr als 20 zahlende Piratinnen und Piraten. So, das heißt, es wird sicherlich wünschenswert sein, möglichst schnell Aufstellungsversammlung von Direktkandidatinnen und Direktkandidaten durchführen zu können. Es wird aber im Moment bei dem, was wir an, ich sag mal, motivierten Mitgliedern haben, wird das eher etwas schwierig sein und wird das sicherlich sich ins nächste Jahr hineinziehen und ja, ich sag mal, dann eventuell auch natürlich Direktkandidaten, die dann im Dezember oder Januar erst gewählt werden, vielleicht also auf der Landesebene komplett sammeln und dann hinterher nochmal für sich. Das ist natürlich ungünstig, da gebe ich dir recht, aber es lässt sich sicherlich im Moment nicht anders gestalten, weil von sich aus ist jetzt für die Aufstellungsversammlung in Kreisen keiner auf uns zugekommen. Ja, weil im Moment bei vielen immer noch diese Meinung vorherrscht, wir können ja nichts, weil unsere EDV ausgefallen ist. Aber wie gesagt, ich wollte es ja nur nachgefragt haben, weil gesagt, das ist ja jetzt die Sache, mit wie vielen Leuten sind wir eigentlich aktiv vor Ort oder beziehungsweise lohnt es sich. Aber wie gesagt, ich warte das dann ab, wie das jetzt die nächsten Tage läuft. Also lohnen tut es sich immer. Dafür sind wir in dieser Partei. Wenn es sich nicht lohnen würde, können wir auch heute Abend das Ganze beenden. Das lohnt sich schon. Ob es Erfolg hinterher haben wird, ist eine andere Frage. Aber wir sind halt motiviert. Ja, es sind halt, wir wissen das ja, wir haben ja den Kontakt zu den verschiedenen Kreisen aus dem Bundestagswahlkampf. Wir haben das ja wirklich beim Versand der Materialien viele persönliche Kontakte wiederherstellen können in die verschiedenen Bereiche und sind auch also in Kommunikationsgruppen mit reingekommen. Also es gibt zum Beispiel Herne, die eine Gruppe auf Signal haben, andere wieder auf Telegram und da sind wir drin. Und dann fragt man natürlich, hat denn von euch keiner Lust? Und dann ist natürlich immer das, ne? Und dann kann man halt höchstens als Landesvorstand sagen, okay, wir unterstützen euch, wir machen alles, was ihr braucht, damit das läuft. Aber letztendlich muss eine Kandidatin und eine Kandidat nach vorne gehen und sagen, ich will für meinen Kreis in den Landtag NRW einziehen. Und da hapert es halt im Moment so. Richtig motiviert ist da nicht, sind da nicht sehr viele. Aber du kannst dir sicher sein, dass wir als Vorstand das wirklich im Fokus haben und wirklich die Kontakte, die wir haben, schon echt nötigen zurzeit. Mach doch und willst du nicht und du wärst top und so, weißt du? Motivieren. Ja, das ist mir klar. Aber meine Frage bezog sich darauf, dass wir ja schon bei der Bundestagswahl festgestellt haben, dass in einigen Wahlkreisen, ich spreche jetzt mal über den Gesamtbund, wir einige Wahlkreise haben, wo wir noch nicht mehr genügend Mitglieder mehr gesamt haben. Und deswegen die Frage, da wir jetzt noch kleiner ins Detail gehen, jetzt haben wir ja 124 Wahlkreise, war meine Frage, und darauf bezog sich das, wie weit dieses Material vorliegt, in welchen Kreisen problemlos AVs stattfinden können und in wie vielen eben noch Probleme da sind. Ja, darauf bezog sich die Daten, weil die Datensätze sind ja im Moment nicht abrufbar, sondern die müssen manuell erstellt werden. Okay, ja, das haben wir noch nicht gemacht. Guter Hinweis. Greifen wir auf, können wir eine Arbeitsgruppe nochmal erfassen, damit wir da vielleicht eine Lösung finden. Ja, kann ich so mitnehmen. Müssen wir dann intern halt mal klären, an welche Daten wir drankommen und ob wir das händisch dann halt eben lösen, das Problem. Aber da hoffe ich auf den Daniel. Und der Balli ist da. Balli, seit wann bist du denn da? Oh, er spricht nicht. Gut. Okay. Damit haben wir den Bereich Wahlkampfkoordination Landtagswahl beendet. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen doch schon etwas intensiver in dem Bereich weitergehen. Denn ja, für uns hat der Wahlkampf ja begonnen. Spätestens jetzt ab dem LPT. Dann haben wir noch natürlich wichtige Links. Und damit wären wir dann auch für den öffentlichen Teil durch. Und die nächste Sitzung wäre am 4.11.20:30 wie gehabt. Und ich würde sagen, wenn keine weiteren Fragen da sind, würden wir dann nochmal in den nicht öffentlichen Teil gehen, wobei ich glaube, wir auch da nicht viel zu besprechen haben aktuell. Ich würde aber trotzdem nochmal an alle, die zuhören, den Wunsch äußern, möglichst zahlreich bei dem LPT am Wochenende da zu sein. Ich würde mich freuen, weil wir an dem Tagen nicht nur Schiedsgericht und Satzungsänderungen machen, sondern auch die mir sehr am Herzen liegende Programmatik beginnen, die dann wahrscheinlich je nach Satzungsänderung weiterläuft oder in einem weiteren LPT Ende oder Anfang nächsten Jahres Abrundung findet. Und ich wäre, also es wäre schon schön, auf der Bühne zu stehen, vielleicht mit Sandra und mit anderen Piratinnen und Piraten, die an diesem bisherigen Programm gearbeitet haben, vielleicht auch dem Yoshi, Familie, Pflege und Bildung, viele Fragen zu kommen, viel zu diskutieren, denn das brauchen wir als Partei. Wir brauchen halt eben lebhafte Auseinandersetzungen intern. Wählerinnen und Wähler kommen nicht zu unserem LPT und sagen, das hätten wir gerne. Von daher brauchen wir diese interne Diskussion. Deshalb wäre schön, wenn möglichst zahlreich sich Leute beteiligen, entweder im digitalen Bereich oder auch persönlich. Gut, dann würde ich die Sitzung für den öffentlichen Teil. Und da ich selbst die Rechte nicht habe, werden wir jetzt alle gebeamt in den nicht öffentlichen Teil. Das Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.